In der letzten Oktoberwoche des Jahres 1895 hatte sich ein dicker, gelber Nebel über London festgesetzt. Ich glaube kaum, dass es zwischen Montag und Donnerstag auch nur ein einziges Mal möglich war, von unseren Fenstern in der Baker Street die Umrisse der gegenüberliegenden Häuser zu erkennen. Den ersten dieser Nebeltage verbrachte Holmes damit, ein genaues Personen- und Sachverzeichnis seines riesigen Nachschlagewerkes herzustellen. Den zweiten und dritten beschäftigte er sich geduldig mit dem Gebiet, das er vor kurzem zu seinem Steckenpferd erhoben hatte, der Musik des Mittelalters. Als wir uns aber am vierten Tag vom Frühstückstisch erhoben und immer noch die klebrigen, schweren, braunen Schwaden an unseren Fenstern vorbeiziehen und sich als ölige Tropfen auf unseren Fensterscheiben festsetzen sahen, konnte er dieses monotone Dasein nicht länger ertragen. Er lief rastlos in einem Fieber unterdrückter Energie in unserem Wohnzimmer auf und ab. Nichts Interessantes in der Zeitung, Watson? Nichts, was dich interessieren könnte. Eine langweilige Gesellschaft, diese Londoner Unterwelt. Sieh nur mal aus dem Fenster. Die verschwommenen Konturen, wie sie plötzlich auftauchen und gleich wieder im Nebel versinken. Jeder Dieb oder Mörder könnte an solch einem Tag London durchstreifen, wie ein Tiger den Urwald, völlig unbemerkt, bis er zuschlägt. Ein Glück für die Menschheit, dass du kein Verbrecher bist. Angenommen, Watson, ich wäre einer der 50 Menschen, die Grund haben, mir nach meinem Leben zu trachten. Wie lange könnte ich meinen eigenen Verfolgern entgehen? Ein Telegramm, Sir. Na, endlich. Vielen Dank, Mrs. Hudson. Hoffentlich eine Nachricht, die diese tödliche Langeweile unterbricht. Das ist ja eine Überraschung. Danke, Mrs. Hudson. Sie brauchen nicht auf die Antwort zu warten. Bitte, Sir. Jetzt hör dir das an, Watson. Muss dich wegen Cadogan West sprechen, komme heute Morgen noch zu dir. Mycroft. Dein Bruder kommt zu dir? Ja. Und Mycroft hier zu sehen, ist genau, als käme dir auf einem englischen Feldweg ein indischer Elefant entgegen. Für gewöhnlich weicht er von seinem eingefahrenen Gleis nicht ab, und das liegt ja weit von ihr entfernt. Arbeitet er nicht für die Regierung? Man könnte sogar sagen, gelegentlich ist er die Regierung selbst. Mycroft bezieht ein Gehalt von 450 Pfund im Jahr, bleibt in untergeordneter Stellung, hat nicht den geringsten Ehrgeiz, will weder Titel noch Ehren und ist dennoch der unentbehrlichste Mann in England. Und wie macht er das? Er hat einen unvergleichlich systematischen Verstand. Mit derselben Energie, mit der ich an der Aufklärung von Verbrechen arbeite, hat er sich eine einzigartige Stellung aufgebaut. Also angenommen, ein Minister benötigt gleichzeitig Informationen über die Flotte, Indien, Kanada und Fragen der internationalen Währung. Einzeln kann er die natürlich von den zuständigen Ressorts bekommen. Aber nur Mycroft beherrscht alle diese Gebiete gleichzeitig und weiß auch im Handumdrehen die Zusammenhänge. Immer wieder spricht er ein entscheidendes Wort in der Politik unseres Landes. Und wer ist dieser Cadogan West, den er im Telegramm erwähnt? Moment, Holmes. Ist das nicht der junge Mann, der am Dienstagmorgen tot auf den Schienen der Untergrundbahn gefunden wurde? Sehr gut, Watson. Soweit ich mich erinnere, war es aber doch nur ein ganz gewöhnlicher Unfall. Was wohl Mycroft damit zu tun hat? Ja? Mr. Mycroft, Holmes und Inspector Lestrade sind gekommen, Sir. Lassen Sie die Herren herein. Bitte? Danke, Mrs. Hudson. Guten Tag, Inspektor. Mycroft, du kennst meinen Freund. Dr. Watson, aber ja. Es freut mich sehr, Mr. Holmes. Und unser alter Bekannter von Scotland Yard, Inspektor Lestrade. So wollen wir uns nicht setzen. Was für ein unerwartetes Vergnügen, Mycroft. Leider bin ich nicht zum Vergnügen hier, Sherlock. Eine sehr unangenehme Geschichte. Ich hasse es, wie du weißt, mich in meinen Gewohnheiten stören zu lassen. Aber man hat mir keine Alternative gelassen. Ich habe den Premierminister noch nie so aufgebracht gesehen. Und was das Marineministerium betrifft, du hast doch von dem Fall gelesen, Sherlock? Cadogan West? Ja, was es da zu lesen gab, ja. Der Mann hieß Arthur Cadogan West. Er war 27 Jahre alt, ledig und Angestellter im Waffenamt Woolwich. Also im Staatsdienst. mir deinen Besuch erklären. Zuletzt wurde er von seiner Verlobten, Miss Violet Westbury, gesehen, die er am Montagabend plötzlich im Nebel stehen ließ. Und zwar gegen 7:30 Uhr. Sie hatten keinen Streit und sie konnte sich seine Handlungsweise überhaupt nicht erklären. Darüber hinaus weiß man nur, dass Kerrigan West am nächsten Morgen auf den Schienen der Untergrundbahn in der Nähe des Aldgate-Bahnhofs tot aufgefunden wurde. Von einem Streckenarbeiter namens Mason. Ja, sein Kopf war schrecklich zugerichtet. Aber das stand ja alles in der Zeitung. Ja, aber eines wurde Gott sei Dank nicht bekannt. Nämlich, dass der unglückselige junge Mann die Pläne für das Bruce Partington-Unterseeboot in seiner Tasche hatte. Kannst du dir vorstellen, um was es da geht? Tut mir leid, Mycroft. Für mich nur ein Name. Der Bedeutung dieser Pläne kann gar nicht genug Wichtigkeit beigemessen werden. Unter uns gesagt, ich glaube kaum, dass wir seit vielen Jahren ein Geheimnis derart sorgfältig behütet haben. Zur Erwerbung dieser Erfindung musste vor 2 Jahren ein beträchtlicher Betrag geheim in das Staatsbudget eingesetzt werden. Seitdem befinden sich die Pläne, die ca. 30 verschiedene Patente umfassen, in einem besonderen Tresor des nicht öffentlichen Büros des Waffenamtes. Das Büro besitzt einbruchsichere Türen und Fenster. Und niemand hatte das Recht, die geheimen Dokumente aus dem Büro zu entfernen. Aber wenn man sie in der Tasche des Toten gefunden hat, dann sind sie doch offenbar wieder da. 10 Dokumente sind aus Woolwich entwendet worden. Kerrigan West hatte nur 7 bei sich. Die 3 wichtigsten sind weg. Verschwunden. Also gestohlen. Du musst alles stehen und liegen lassen, Sherlock. Deine kleinen kriminellen Aufgaben sind im Augenblick völlig nebensächlich. Hier ist ein internationales Problem zu klären. Warum hat Kerrigan West die Dokumente an sich genommen? Wo sind die fehlenden 3? Wie starb er? Wie kam seine Leiche dorthin, wo sie gefunden wurde? Wenn du auf all diese Fragen eine Antwort findest, hast du unserem Land einen großen Dienst erwiesen. Warum löst du das Problem nicht selbst, Mycroft? Du weißt ebenso viel wie ich. Möglich. Aber zunächst müssen Tatsachen zusammengetragen werden. Kannst du mir die beschaffen, so will ich gern vom Schreibtischsessel aus meine fachmännische Meinung dazu äußern. Was viele herumlaufen, jedoch Leute ausfragen und mit der Lupe vor den Augen auf dem Bauch liegen, nein, Sherlock, das ist nichts für mich. Du bist der einzige Mensch, der die Angelegenheit aufklären kann. Falls dir daran liegt, deinen Namen im nächsten Adelsverzeichnis zu lesen, lieber nicht. Das Vergnügen an meinem Beruf belohnt mich genügend. Der Fall ist durchaus nicht uninteressant. Ich werde mir das Ganze mal näher ansehen. Aber bitte noch ein paar Fakten. Offiziell verantwortlich für die Dokumente ist Sir James Walter, dessen Patriotismus über jeden Verdacht erhaben ist. Er fuhr um 3 Uhr nachmittags nach London und verbrachte den ganzen Abend bei Admiral Sinclair. Als Sir James beim Verlassen des Arsenals den Tresor abschloss, waren die Dokumente noch da. Seinen Schlüssel hatte er bei sich. Und wer besitzt sonst noch einen Schlüssel? Mr. Sidney Johnson, der Bürovorsteher und Chefzeichner. Ein schweigsamer, mürrischer Mensch, etwa 40 Jahre alt, verheiratet, 5 Kinder, mit dem besten Leumund. Seiner Aussage nach, die allerdings nur von seiner Frau bestätigt ist, hat er den ganzen Montagabend zu Hause verbracht. Und den Schlüssel, wie gewöhnlich, an der Uhrkette getragen. Und der Tote, Kerrigan West? Eine gute Kraft, seit 10 Jahren im Staatsdienst. Er hatte täglich Zugang zu den Plänen im Rahmen seiner Aufgaben. Er war der Einzige außer Mr. Johnson, der den Tresor abends absperrte. Und bei ihm sind die Papiere gefunden worden. Also kann doch nur West sie entwendet haben. Das könnte man annehmen, Dr. Watson. Aber warum hat er sie gestohlen? Wenn sie wirklich so wertvoll sind, Inspektor, wollte er sie wahrscheinlich in London verkaufen. Aber er hatte die Dokumente doch noch bei sich. Also auf der Rückfahrt nach Woolwich ermordet wurde. Vielleicht hat er sie kopieren lassen, damit niemand den Verlust bemerkt. Ausgezeichnete Logik, meine Herren. Aber darf ich daran erinnern, dass der Tote erst in der Nähe des Bahnhofs Aldgate gefunden wurde, während er auf dem Wege nach Woolwich bereits in London Bridge hätte umsteigen müssen? Vielleicht hat er im Abteil mit irgendjemandem ein wichtiges Gespräch und ist aus Versehen in London Bridge durchgefahren. Oder es kam zu einer Schlägerei und er wurde aus dem Zug geworfen. Das wäre ja leicht nachzuprüfen. Seine Fahrkarte wird uns zeigen, ob er tatsächlich nach Woolwich zurück wollte. Eine Fahrkarte, Mr. Holmes, ist nicht gefunden worden. Keine Fahrkarte? Ja, die hat er sicher im Abteil verloren. Wir haben alle Züge durchsuchen lassen. Nehmen wir an, der junge West wollte die Pläne wirklich dem Agenten einer fremden Macht zeigen. Dann hätte er doch eine Verabredung mit diesem Mann getroffen und sich den Abend freigehalten. Also wenn ich recht verstanden habe, verbrachte er jedoch den Abend mit seiner Verlobten, die er dann plötzlich auf der Straße stehen ließ. War es nicht so, Inspektor? Ja, Mr. Holmes. Die beiden waren auf dem Weg ins Theater. Die Eintrittskarten befanden sich auch in seiner Tasche. Tja, Mycroft. Der Verräter ist tot und die Bruce Partington-Pläne sind vermutlich längst im Ausland. Was können wir da noch tun? Handeln, Sherlock, handeln. Gegen eine so einfache Lösung sträubt sich mein ganzer Instinkt. Nutze deine Fähigkeiten. Sieh dir die Leute an, die damit in Verbindung stehen. Nimm jeden einzelnen Schauplatz des Verbrechens unter die Lupe. In deiner ganzen Laufbahn hast du noch nie eine solche Chance gehabt. Ja, schon gut. Also dann, Watson, Sie, Lestrade, kommen Sie mit zum Aldgate-Bahnhof. Selbstverständlich, Mr. Holmes. Und du, Mycroft? Ja, ich kann nicht. Der Premierminister erwartet mich. Ja, natürlich. Das hatte ich ja ganz vergessen. Entschuldige. Ich werde dir heute Abend noch berichten, aber bitte erwarte nicht zu viel. An dieser Stelle genau lag die Leiche des jungen Mannes, Mr. Holmes. Etwa 2,5 Meter von den Schienen entfernt. Er kann also nur aus dem Zug gestürzt sein, der Montag gegen Mitternacht hier durchgefahren ist. Und die Abteile des Zuges sind genau durchsucht worden, Inspektor. Hat man irgendetwas gefunden, das auf ein Handgemenge schließen lässt? Nein. Und es ist auch keine offene Zugtüre gemeldet worden. Das ist merkwürdig, Holmes, findest du nicht? Ja, was starrst du denn so auf die Schienen? Weichen. Die Weichen. Da auf der Strecke. Was ist mit denen? Auf einer durchgehenden Strecke wie dieser braucht man doch kaum viele Weichen, oder? Nein, kaum. Und eine Kurve. Weichen und eine Kurve. Wenn es doch wahr wäre. Ja, was ist denn, Holmes? Hast du eine Spur? Nur eine Idee, mehr nicht. Und doch, sagen Sie, Lestrade, hat man Blutspuren in der Nähe des Toten gefunden? Nein, so gut wie gar keine. Hatte er keine sichtbaren Wunden? Doch, eine große, am Kopf. Aha. Ja, aber kaum Blut. Glauben Sie, Lestrade, man könnte den Zug mal ansehen, der Montag um Mitternacht hier durchgefahren sein soll? Leider nicht, Mr. Holmes. Wir haben bereits die Genehmigung gegeben, die einzelnen Waggons auf verschiedenen Strecken wieder einzusetzen. Also dann haben wir nichts mehr zu suchen, Watson. Wir brauchen Sie nicht weiter zu bemühen, Lestrade. Ach ja, doch. Gibt es hier in der Nähe ein Telegrafenamt? Ja, im Bahnhof London Bridge. Danke, Inspektor. Begleite mich, Watson. So, Watson, ich glaube, das genügt. Ich lese dir das Telegramm an Mycroft vor. Ja. Habe ein wenig Licht im Dunkel entdeckt, bitte dich durch Boten um sofortige Übersendung einer vollständigen Liste aller in England befindlichen ausländischen Spione oder internationalen Agenten mit genauen Anschriften in die Baker Street. Das müsste Mycroft binnen einer Stunde in Händen haben. Und wir fahren jetzt in die Baker Street zurück? Nein, nach Woolwich. Findest du nicht auch, Watson? Wir sollten meinem Bruder dankbar sein, dass er uns diesen außergewöhnlichen Fall vermittelt hat. Wie ein Spürhund auf einer besonders aufregenden Fährte kommst du mir vor, Holmes. Ein völlig anderer Mensch als heute Morgen. Ja, das ist doch genau das Richtige für mich. Vielversprechende Möglichkeiten. Ich verstehe noch überhaupt nichts. Das macht nichts, mein lieber Watson. Des Rätsels Lösung liegt auch für mich noch im Dunkeln. Aber ich habe eine Idee, die uns ein ganzes Stück weiterhelfen könnte. Ja, ja, Matthew. Der Mann wurde ganz woanders ermordet. Und die Leiche lag auf dem Dach eines Waggons. Auf dem Dach? Beachte bitte die Tatsachen. Ist es ein Zufall, dass die Leiche genau da gefunden wurde, wo der Zug hin und her schaukelnd in eine Kurve biegt? Ist es nicht anzunehmen, dass gerade dort ein auf dem Dach des Waggons liegender Gegenstand heruntergeschleudert wurde? Ja. Ja, das könnte sein. Vor allem, nachdem auf der Strecke keine Blutspuren zu sehen waren. Das meinst du doch. Beide Tatsachen scheinen unabhängig darauf hinzuweisen. Zusammen sind sie fast zwingend. Ja, das würde auch erklären, warum er keine Fahrkarte bei sich hatte. Aber das Geheimnis seines Todes, es wird immer mysteriöser, Holmes. Komm jetzt, Watson. Wir müssen das Telegramm aufgeben und dann nach Woolwich. Wir haben noch eine Anzahl Besuche vor uns. Und ich glaube, als erstes sollten wir uns doch mal eingehend mit Sir James Walter befassen. Er hatte einen Schlüssel zu dem Tresor und die größte Verantwortung. Guten Tag, meine Herren. Sie wünschen? Wir wären Sir James sehr verbunden, wenn er uns einige Minuten erübrigen könnte. Sir James ist heute Morgen gestorben. Mein Gott. Könnten Sie uns sagen, woran er gestorben ist? Möchten Sie nicht lieber hereinkommen und mit seinem Bruder Oberst Valentine Walter sprechen? Ja. Ja, das scheint mir das Beste. Ich werde Sie anmelden. Es war eine Folge dieser entsetzlichen Geschichte, Mr. Holmes. Sie war schuld an seinem Tod. Mein Bruder Sir James hatte ein sehr ausgeprägtes Ehrgefühl. Er war immer sehr stolz auf sein Ressort und dann dieser schwere Schlag, einen derartigen Skandal, konnte er nicht überleben. Wir hatten natürlich gehofft, Oberst Walter, Ihr Bruder könnte uns irgendeinen Hinweis geben, der zur Aufklärung der Sache beiträgt. Tja. Für ihn war das Ganze ebenso undurchsichtig wie für uns alle. Das kann ich Ihnen versichern. Sie können uns auch keinen neuen Gesichtspunkt nennen. Ich weiß nur, was ich gelesen oder gehört habe. Mein Bruder war überzeugt, dass Cadogan West der Schuldige war. Und das bin ich eigentlich auch. Ja, aber... Ich möchte nicht unhöflich sein, meine Herren, aber... Sie werden verstehen, wenn ich Sie jetzt bitte, das Gespräch zu beenden. Mein Butler wird Sie hinaus begleiten. Guten Tag. Guten Tag, Herr Oberst. Ja, eine unerwartete Wendung, Holmes. Ja, Watson. Wie hieß die Verlobte von Cadogan West? Miss Violet Westbury. Ich muss Sie sprechen. Vielleicht kann ich von ihr mehr erfahren. Ich kann es mir nicht erklären, Mr. Holmes. Ich habe kein Auge zugetan seit dem Unglück. Immer wieder frage ich mich, was wohl dahinter steckt. Arthur war der aufrichtigste, anständigste Mensch, den man sich vorstellen kann. Eher hätte er sich die rechte Hand abgehackt, als ein Staatsgeheimnis zu verraten. Hatte er Geldsorgen? Nein. Sein Gehalt war mehr als ausreichend. Außerdem hat er ein paar hundert Pfund gespart. Anfang nächsten Jahres wollten wir heiraten. War er in letzter Zeit besonders erregt, Miss Westbury? Seien Sie mir gegenüber ganz offen. Doch. Doch, ich hatte das Gefühl, irgendwas belastet ihn. Schon lange? Nein. Erst seit einer Woche etwa. Er kam mir so nachdenklich und bedrückt vor. Einmal versuchte ich, ihn zum Reden zu bringen, und er gab zu, dass es sich um etwas Berufliches handelte. Er sagte wörtlich, die Sache ist viel zu ernst, ich kann nicht darüber sprechen, nicht einmal mit dir. Hat er mal etwas von Dokumenten erwähnt? Ja, ich erinnere mich, einmal sprach er davon, wie viel Geld gewisse Leute dafür geben würden, die Dokumente einzusehen, an denen er arbeitete. Er erwähnte auch, dass sie schlecht bewacht seien und dass es für einen Verräter ein leichtes wäre, sie zu bekommen. Erzählen Sie mir jetzt von dem letzten Abend, Miss Westbury. Sie wollten ins Theater gehen. Ja. Der Nebel war so dicht, dass es keinen Sinn hatte, einen Wagen zu nehmen. Deshalb gingen wir zu Fuß und kamen in der Nähe seines Büros vorbei. Plötzlich stürzte er davon in den Nebel. Ohne ein Wort? Er rief noch etwas. Ich wartete eine Weile, aber da er nicht zurückkam, ging ich nach Hause. Ich habe ihn nicht mehr wieder gesehen. Am anderen Tag gegen Mittag erfuhr ich die furchtbare Nachricht. Das sieht leider alles sehr böse aus, Miss Westbury. Aber ich verspreche Ihnen, nicht eher zu ruhen, bis ich weiß, warum Ihr Verlobter sterben musste. Sie wollten mich sprechen, meine Herren. Ja, Mr. Johnson. Ich dachte, Sie als Bürovorsteher könnten uns vielleicht weiterhelfen. Schlimme Sache, Mr. Holmes. Sehr schlimm. Hier geht alles drunter und drüber. Haben Sie vom Tod des Chefs gehört? Wir kommen gerade von seinem Haus. Cadogan West ist tot. Die Pläne gestohlen. Ja, es ist furchtbar, nur daran zu denken. Und ausgerechnet Cadogan West, dem ich so vertraut habe. Soviel ich weiß, Mr. Johnson, hat nur Sie und Sir James Walter einen Schlüssel zu dem Safe mit den Geheimdokumenten? Ja, das stimmt. Und keiner von uns hat je seinen Schlüssel aus der Hand gegeben. Dann muss Cadogan West, falls er der Schuldige ist, ein Duplikat besessen haben. Gefunden hat man es jedenfalls nicht. Noch etwas, Mr. Johnson. Falls ein Angestellter hier im Büro die Absicht hätte, Pläne zu verkaufen, wäre es dann nicht viel einfacher, sie zu kopieren, anstatt die Originale zu entwenden? Tja, schon. Aber dazu braucht man beträchtliche technische Kenntnisse. Die doch sicherlich bei Sir James, bei Cadogan West und auch bei Ihnen vorhanden waren. Ja, selbstverständlich. Aber bitte versuchen Sie nicht, mich in diese Sache hineinzuziehen, Mr. Holmes. Was soll das alles, wo doch die Originalpläne bei West gefunden wurden? Nun, es ist immerhin seltsam, dass er die Originale gestohlen haben soll, wenn er sie hätte kopieren können. Aber er tat es. Mit jeder Frage stoßen wir auf neue Rätsel. Und noch immer fehlen 3 der Dokumente. Täusche ich mich, Mr. Johnson, oder könnte man mit diesen 3 Plänen ein Bruce Partington U-Boot konstruieren? Ganz so einfach ist das nicht. Die Doppelventile mit den automatisch funktionierenden Verschlüssen befinden sich auf einem der Pläne, die wir zurückbekommen haben. Falls die Ausländer für diesen Teil nicht eine eigene Erfindung besitzen, können sie das Boot auch nicht bauen. Aber mit der Zeit ließe sich dieses Problem natürlich lösen. Aber die 3 noch fehlenden Pläne sind die wichtigsten. Zweifellos. Das habe ich heute auch dem Marineministerium mitgeteilt. Ja, Watson, ich glaube nicht, dass wir noch weitere Fragen haben. Wir danken Ihnen für Ihre Auskünfte, Mr. Johnson. Kaffee, Mrs. Hudson. Kaffee für 2 ausgetrocknete Kehlen. Sofort, Sir. Ist der Nebel denn immer noch so fürchterlich? Scheußlicher denn je. Gerade hat jemand eine dringende Nachricht für Sie abgegeben. Bitte, Mr. Holmes. Danke. Der Kaffee kommt sofort. Das ist ja interessant. Mycroft hat seine Pflicht getan. Die Liste der Agenten? Ja, Watson. Die meisten sind kleine Fische, aber jetzt hör dir das an. Wichtig sind lediglich Adolphe Meyer, Louis Larotière und Hugo Oberstein. Letzterer wohnt in Kensington, Caulfield Gardens, Nummer 15, befand sich am letzten Montag in London. Inzwischen ist er jedoch abgereist. Das Kabinett erwartet deinen abschließenden Bericht mit größter Ungeduld. Der gesamte Staatsapparat steht dir auf Abruf zur Verfügung. Ich fürchte, dass weder der königliche Marstall noch die königlichen Truppen uns in dieser Angelegenheit weiterhelfen können. Oder doch. Was ist, Holmes? Gehst du vor? Watson, ich glaube, wir werden es schaffen. Ich gehe jetzt, um noch eine kleine Erkundigung einzuziehen. Keine Sorge, etwas Wichtiges werde ich natürlich ohne meinen bewährten Freund und Biografen nicht unternehmen. Bleib schön hier. Höchstwahrscheinlich bin ich in 1-2 Stunden wieder zurück. Watson, sollte dir die Zeit lang werden, nimm Papier und Bleistift und beginne mit deiner Schilderung wie wir den Staat gerettet haben. Ja, und Mrs. Hudson mit dem Kaffee. Trinkst du allein. So long. Mit großer Ungeduld wartete ich den ganzen langen Abend auf Holmes Rückkehr. Endlich, kurz nach 9 Uhr, überbrachte mir ein Bote eine Nachricht. Ich esse bei Goldidi in Kensington zu Abend. Komme bitte gleich hierher. Bringe ein Stemmeisen, eine Blendlaterne, einen Meißel und deinen Revolver mit. S.H. Mit dieser hübschen Sammlung, die ich diskret in meinem Mantel verstaute, begab ich mich in das italienische Restaurant. So. Hier bin ich, Holmes. Setz dich, Watson. Leiste mir bei einem Kaffee und einer guten Zigarre Gesellschaft. Danke. Hier, bitte. Danke, danke, Holmes. Hast du die Werkzeuge? Ja, im Mantel. Genau, was ein ehrbarer Bürger so gern im Nebel mit sich herumträgt. Ausgezeichnet, Watson. Ich will dir kurz berichten, was ich inzwischen getan habe, was uns jetzt bevorsteht. Ja, ich bin gespannt. Dass die Leiche des jungen Mannes auf das Dach des Zuges gelegt worden ist, war mir klar, seit für mich feststand, dass er vom Dach und nicht aus dem Abteil gestürzt war. Ja, aber könnte man sie nicht auch von einer Brücke heruntergeworfen haben? Das halte ich für unmöglich. Die Wagendächer sind nämlich leicht abgerundet, haben keinerlei Gitter. Sie wäre sofort heruntergefallen. Aber wie legt man eine Leiche auf das Dach eines Zuges? Das war ja die Frage, die ich klären musste. Es gibt nur eine Möglichkeit. Du weißt doch, dass die Untergrundbahn an einigen Stellen des West End auch über der Erde fährt. Ich erinnerte mich, dass ich auf dieser Strecke gelegentlich Fenster über mir gesehen habe. Ja, mit dem Blick auf die Schienen. Angenommen, ein Zug käme unter einem solchen Fenster zum Stehen. Wäre es dann so besonders schwierig, eine Leiche auf das Dach eines Waggons zu legen? Nein, aber unwahrscheinlich kommt es mir doch vor. Ja, dann werden wir uns eben wieder einmal an unseren alten Grundsatz halten. Wenn alle anderen Möglichkeiten ausscheiden, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein. Auch wenn es uns noch so unwahrscheinlich vorkommt. Und in diesem Fall scheiden doch alle anderen Möglichkeiten aus. Ach, deshalb also? Ja, deshalb, Watson. Als ich aus Mycrofts Brief erfuhr, dass der führende internationale Agent, der soeben London verlassen hat, in einer Häuserreihe wohnte, die an die Untergrundbahn grenzt, da war ich so erfreut, dass ich über deine gute Laune plötzlich nur noch staunen konnte. Hugo Oberstein, wohnhaft in Caulfield Gardens, Nummer 15. Das ist der Mann, den ich suche. Ich habe bereits nicht nur festgestellt, dass seine Flurfenster auf die Untergrundbahn hinausführen, sondern auch, und das ist die Hauptsache, dass genau an dieser Stelle die Züge einige Minuten auf der Strecke halten, um einen der Fernzüge passieren zu lassen. Fabelhaft, Holmes. Du hast es geschafft. Langsam, Watson. Wir machen zwar Fortschritte, aber das Ziel ist noch in weiter Ferne. Eines jedoch ist sicher. Unser Vogel ist ausgeflogen. Zweifellos ins Ausland, um dort seine Beute zu verkaufen. Und lässt uns freie Bahn für einen privaten Hausbesuch. Könnten wir uns nicht einen Haussuchungsbefehl beschaffen und legal vorgehen? Ohne handfestes Beweismaterial kaum. Also komm jetzt. Lass die Werkzeuge nicht unterwegs fallen. Wenn man dich als verdächtiges Subjekt verhaftet, wird alles noch komplizierter. Ich hätte die Tür nicht besser aufbekommen. Ein Glück, dass er keine Dienstboten hier gelassen hat. Leuchte mal hierher, Holzen. Das ist das Fenster. Hier. Ja. Mit einer dicken Schicht Ruß von den vorbeifahrenden Zügen bedeckt. Und hier zweifellos ein Blutfleck. Da haben sie die Leiche abgesetzt. Schieb das Fenster hoch. Ja. Da kommt ja schon ein Zug. Jetzt werden wir es ja sehen. Siehst du, Watson, die Wagendächer sind kaum mehr als einen Meter unter uns. Na, was sagst du nun? Es ist meisterhaft, Holmes. Du hast recht gehabt. So, und jetzt wollen wir uns mal seinen Schreibtisch etwas näher ansehen. Vielleicht finden wir dort, was uns weiterhilft. Komm ins Wohnzimmer. Ja. Da ist ja der Schreibtisch. Ist der verschlossen? Nein. Der schlaue Fuchs hat seine Spuren restlos verwischt, Watson. Es ist nichts da, was ihn belasten könnte. Ja. Holmes! Hm? Hier, sieh dir das mal an. Zeitungsausschnitte aus der Seufzerspalte. Und zwar aus dem Daily Telegraph, dem Druck und dem Papier nachzuschließen. Ja, und der Reihe nach geordnet. Dies muss Nummer eins sein. Hm? Erwarte immer noch Nachricht, Bedingungen angenommen, ausführliche Mitteilung an Adresse auf Visitenkarte erbeten, Pierrot. Nummer zwei, ist ganz klein gedruckt. Sache eilt, muss Angebot zurückziehen, falls Vereinbarung nicht schnellstens erfüllt wird. Schlagen Sie brieflich ein Treffen vor Pierrot. Ja. Und hier die letzte. Montagabend nach 9:00. Zweimal klopfen, Barzahlung bei Ablieferung der Ware, Pierrot. Montagabend, Holmes. Der Abend des Mordes. Eine hübsche Sammlung, Pierrot. Das ist wohl Obersteins Pseudonym bei diesem Unternehmen. Wenn wir jetzt herausbringen könnten, für wen diese Nachrichten bestimmt waren, Holmes. Ach, das ist weniger schwierig, Watson, als man annehmen möchte. Wir fahren jetzt nur noch kurz beim Daily Telegraph vorbei. Ich möchte etwas versuchen. Morgen früh treffen wir uns mit Mycroft und Inspektor Lestrade in der Baker Street. Ist ja kein Wunder, Mr. Holmes, dass Sie hinter gewisse Dinge kommen, die uns verborgen bleiben. Wir können uns nicht leisten, in andere Leute Häuser einzubrechen, während sie verreist sind. Der Zweck heiligt die Mittel, Lestrade. Meinen Sie nicht? Eines Tages gehen Sie zu weit, warten Sie es nur ab. Und dann sitzen Sie und Ihr Freund in der Tinte. Für England. Märtyrer am Altar der Gerechtigkeit. Nicht wahr, Watson? Ja, lieber nicht, besten Dank. Mycroft, was hältst du von unseren bisherigen Leistungen? Großartig, Sherlock. Aber was willst du jetzt mit den Zeitungsausschnitten anfangen? Hier, der heutige Daily Telegraph. Pierrot hat wieder ein Inserat einsetzen lassen. Bitte dich selbst. Heute Abend, gleiche Zeit, gleicher Ort. Zweimal klingeln, lebenswichtig. Ihre Sicherheit steht auf dem Spiel. Pierrot. Falls er darauf eingeht, haben wir ihn. Es sei denn, es war doch Catherine West. Das war auch der Zweck der Übung, als ich die Annonce aufgab. Du, Holmes? Ja. Wenn der Verräter ein anderer ist, glaubt er, Pierrot sei nach London zurückgekehrt und wolle ihn dringend sprechen. Und der Hinweis auf die eigene Gefahr wird ihn veranlassen zu kommen? Das hoffe ich. Also bis heute Abend, 8 Uhr, in Caulfield Gardens, Nummer 15. Oberstein nicht wirklich beschlossen hat, zurückzukehren. Sonst könnten wir uns hier kaum so häuslich niederlassen. Leise, Watson. Unser Mann kann jeden Augenblick eintreffen. Das sagen Sie schon seit 3 Stunden, Mr. Holmes. Ich habe das Gefühl, Ihr Plan ist fehlgeschlagen. Durchaus nicht, Inspektor. Ich habe gleiche Zeit in das Inserat gesetzt. Das kann irgendwann zwischen 8 und Mitternacht sein. Aber es ist schon nach 11. Still! Kommt hier über die Stufen rauf. Jetzt steht er vor der Tür. Ja, man sieht die Silhouette durch das Milchglas. Lass ihn rein, Watson. Versteck dich hinter der Tür. Sage nichts. Gut. So, jetzt haben wir ihn. Bring mal das Gas nicht ein bisschen auf, Mycroft. Wer ist das? Diesmal kannst du mich einen Esel nennen, Watson. Das ist nicht der Gentleman, den ich erwartet hatte. Wer ist es denn, Mr. Holmes? Oberst Valentine Walter. Der jüngere Bruder des verstorbenen Sir James Walter, Chef der Unterseebootabteilung. Ja, was soll das? Ich verlange eine Erklärung. Ich kam her, um Mr. Oberstein einen Besuch abzustatten. Wir wissen alles, Oberst Walter. Nur wie ein englischer Gentleman sich zu derartigen Dingen herablassen kann, das ist mir unbegreiflich. Was wollen Sie? Ich sage Ihnen doch... Über Ihre Beziehungen zu Oberstein sind wir genau im Bilde. Und wie Cadogan West umgekommen ist, wissen wir ebenfalls. Aus irgendeinem Grund, ich nehme an, finanzieller Art, ließen Sie sich auf einen Briefwechsel mit Oberstein ein, der Ihre Briefe mit Zeitungsinseraten beantwortete. Sie machten sich einen Wachsabdruck vom Schlüssel Ihres Bruders und begaben sich am Montagabend in sein Büro. Hier wurden Sie beim Diebstahl der Bruce Partington-Pläne von dem jungen Cadogan West beobachtet. Er war Ihnen, ohne seiner Braut eine Erklärung zu geben, gefolgt, weil er bereits vorher Verdacht gegen Sie geschöpft hatte. Ja, er blieb Ihnen auf den Fersen, bis Sie dieses Haus erreicht hatten. Hier beschloss er zu handeln und bei dieser Gelegenheit, Oberst Walter, krönten Sie das Verbrechen des Landesverrats mit etwas noch Schlimmerem. Mit Mord. Nein, das war ich nicht. Ich schwöre, das habe ich nicht getan. Dann sagen Sie uns, wie Cadogan West umgekommen ist, bevor Sie seine Leiche auf das Dach der Untergrundbahn legten. Das werde ich. Bis dahin stimmt es, das gebe ich zu. Ich musste eine Börsenschuld begleichen. Ich brauchte unter allen Umständen Geld. Oberstein bot mir 5.000 Pfund. Ich tat es nur, um mich vor dem völligen Ruin zu retten, aber Mord? Nein, an dem Mord bin ich ebenso unschuldig wie Sie. Wie ist es also passiert? West hatte mich bereits vorher im Verdacht, das spürte ich. Ja, er folgte mir, wie Sie es beschrieben haben, Mr. Holmes. Obwohl ich es in dem Nebel erst bemerkte, als wir vor der Haustür angekommen waren. Ich hatte gerade, wie vereinbart, zweimal geklingelt und Oberstein öffnete mir die Türe. Da stürzte der junge Mann auf uns zu und wollte wissen, was wir mit den Plänen vorhätten. Oberstein schlug ihn mit einem Totschläger auf den Kopf. Innerhalb von 5 Minuten war West tot. Und was taten Sie dann? Die Idee mit der Untergrundbahn, die direkt unter dem Flurfenster hielt, kam von Oberstein. Aber vorher untersuchte er noch die Dokumente, die ich mitgebracht hatte. 3 von ihnen bezeichnete er als äußerst wichtig und wollte sie behalten. Das ist völlig ausgeschlossen, sagte ich. Wenn ich sie nicht sofort zurückbringe, wird der Verlust in Woolwich unweigerlich bemerkt. Aber er bestand darauf, die Dokumente zu behalten. Sie seien technisch so schwierig, dass man sie nicht ohne weiteres kopieren könne. Dann müssen Sie alle heute Nacht zurück, sagte ich. Da kam Oberstein auf den Gedanken, die 7 anderen Dokumente Cadogan West in die Tasche zu stecken. Man würde sie an der Leiche entdecken, meinte er, und automatisch West den gesamten Diebstahl zuschreiben. Wir warteten eine halbe Stunde am Fenster, bis der Zug hielt, und legten dann bei dichtem Nebel ohne Schwierigkeit die Leiche von West auf das Dach des Waggons. Und wo steckt dieser Oberstein jetzt mit den 3 wichtigen Dokumenten? Das weiß ich nicht. Hat er Ihnen keine Adresse genannt? Nein, er sagte nur, er sei notfalls brieflich im Hotel du Louvre in Paris zu erreichen. Sie haben eine Chance, Oberst Walter. Wirklich? Ich werde alles tun. Ich muss doch sehr bitten, Mr. Holmes. Einen Augenblick, Lestrade. Mycroft, kann ich auf die Zustimmung der Regierung rechnen? Tu, was du für richtig hältst, Sherlock. Oberst Walter, Sie werden jetzt sofort nach meinem Diktat einen Brief an Oberstein schreiben, per Adresse Hotel du Louvre, Paris, und ihm mitteilen, dass Sie noch ein Dokument gefunden hätten, das für den Bau eines Bruce Partington-Unterseeboots von entscheidender Bedeutung sei. Als Gegenleistung verlangen Sie eine Bezahlung von weiteren 500 Pfund. Ich verstehe noch nicht, Mr. Holmes. Lassen Sie mich ausreden. Sie schreiben weiter. Das Dokument der Post anzuvertrauen sei zu gefährlich. Andererseits könnte es auffallen, wenn Sie selbst gerade jetzt nach Frankreich führen. Und deshalb werde ich Sie am Samstag um 12 Uhr mittags im Rauchsalon des Charing Cross Hotels erwarten. Eine glänzende Falle, Holmes. Ja, großartig. Es sollte mich sehr wundern, wenn das Mr. Oberstein nicht noch einmal nach England brächte. Dass Oberstein tatsächlich zurückkam, ist in die Annalen der Geschichte eingegangen, jener geheimen Geschichte der Nation, die oft so viel intimer und interessanter ist als die offiziellen Chroniken. In seinem Koffer befanden sich noch die kostbaren Bruce Partington-Pläne, deren Verkauf er an den Höchstbietenden unter den Flottennationen Europas noch nicht abgeschlossen hatte. Er bekam 15 Jahre Zuchthaus. Oberst Walter ist im Gefängnis gestorben, gegen Ende des zweiten Jahres seiner Haft. Was Holmes betrifft, so machte er sich wieder mit frischer Kraft an seine Abhandlung über die polyphone Motette von Orlando di Lasso. Musikforscher haben diese inzwischen als eine grundlegende Arbeit auf ihrem Gebiet bezeichnet. Einige Wochen später erfuhr ich, dass er einen Tag in Windsor verbracht habe, von wo er mit einer ungewöhnlich schönen Smaragd-Krawattennadel zurückkehrte. Auf die Frage, wo er sie gekauft habe, antwortete er, sie sei ein Geschenk einer sehr erlauchten Dame, für die er einen Auftrag habe erledigen können, der im Londoner Nebel begann. London im Nebel hieß dieses Hörspiel nach einer Erzählung von Arthur Conan Doyle. Mit Peter Pasetti, Erik Schumann, René Deltken, Uli Philipp, Marlies Schönau, Horst Sachtleben und anderen. Übersetzung aus dem Englischen John Lackland und Ruton Markert. Regie Heinz-Günther Stamm. Produktion Bayerischer Rundfunk 1968.